In den ersten Februartagen des Schicksalsjahres 1940 wurde ich dann gewissermaßen ein vollgültiges Mitglied der Truppe. Ab da war ich Sanitätsdienstgrad. Meine Beförderung zum Unteroffizier war durchgekommen und ich durfte mich jetzt befehlsgebend am Aufbau eines Operationszeltes im unmittelbaren Kriegseinsatz beteiligen. Und das brachte mir abermals einen Wochenendurlaub nach Berlin ein. Und meine politisch nicht sehr aktive Mutter war eigentlich sehr gerührt, als sie mich bei meiner Ankunft in die Arme schloss. Und mein skeptischer Vater schien, jedenfalls an diesem Tag, der naheliegenden Vermutung nicht ganz abgeneigt, dass aus mir vielleicht doch noch ein vollgültiges Mitglied der medizinischen Zunft werden könnte. Irgendwann einmal, nach diesem Krieg.